Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um eine dieser klassischen Unmöglichkeitsfragen. Also gibt es das Jenseits, was war vor dem Big Bang und was kommt nach der Zeit und was ist die Zeit und was soll das alles und so weiter und so weiter. Eine dieser Unsterblichkeitsfragen. Sie wissen ja, Millionen Menschen wollen unsterblich sein, wissen aber nicht, was sie an einem verregneten Sonntagnachmittag mit sich anfangen sollen. Also so ein bisschen so kommt mir die Frage vor, wo war der Big Bang? Es gibt offenbar bei etlichen Zuschauern ein Riesenproblem. Die glauben immer, wir würden quasi wie so ein Förster, der in seinem Hochstand steht und die Wildschweine beobachtet mit dem Fernglas, so könnten wir von der Erde aus sehen, wie damals das Universum entstanden ist. Also fangen wir nochmal von vorne an. Wo war denn der Big Bang? Das ist die Frage heute. Wo war der Big Bang? Und Sie werden lachen. Der Big Bang, also der Urknall, der Tag ohne gestern, den Knall, den keiner gehört hat, der Big Bang war überall. Also hier und da und dort und überall. Der Big Bang ist nämlich der Anfang von allem. Der Big Bang, der Urknall, die Schöpfung von Materie und Raum und Zeit ist der Beginn von allem. Ja? Nochmal, von allem. Wir gucken nicht von außen auf den Big Bang und sehen, ach, also quasi wie man so eine Bombenexplosion sieht, jetzt fliegt es auseinander. Wir gehören zu dieser Explosion. Wir. Die Materie der Erde, die Materie der Sonne, die Materie, die in uns steckt, entstand erst kurz nachdem das Universum entstanden ist und expandierte. Das ist der Big Bang. Ist das jetzt klar? Ja? Nochmal. Was wir vom Big Bang sehen, was wir sehen können überhaupt nur, das ist das, was jeder sieht, der in einer Explosion sich befindet. Also jetzt machen wir ein Gedankenexperiment, nur für Spaß, nur für Spaß. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Splitterbombe mit vielen Tausenden, Milliarden von Splittern, die auseinanderstreben und wir wären einer dieser Splitter. Wir würden um uns herum gucken und würden lauter Splitter sehen, die sich von uns entfernen. Ja, ein paar würden natürlich von hinten kommen, aber im Grunde genommen wird das genau das, was wir sehen, wenn wir ins Universum schauen. Wir gucken um uns herum und sehen, alles fliegt von uns weg. Das Einzige, was wir in so einer Bombenexplosion machen können, ist aus der Geschwindigkeitsrichtung der expandierenden Splitter vielleicht auszurechnen, wo wir selber mal gewesen sind, beziehungsweise wo vielleicht mal diese Explosion gewesen sein könnte. Aber die Explosion, von der ich hier rede, die war ja schon im Raum. Ja? Also da ist ja schon eine Bombe im Raum explodiert. Beim Big Bang handelt es sich um was ganz anderes. Der Big Bang ist die Entstehung von Raum und Zeit und dadurch, dass sich eben die Zeit langsam mitentwickelt. Langsam, naja, also die Zeit vergeht einfach. Nicht? Dass es also auseinanderläuft und Sekunde nach Sekunde vergeht, sich also das ganze Ding abkühlt nach außen, Materie entsteht, ja, ist der Big Bang überall um uns herum. Ja. Das heißt, 360 Grad um uns herum sehen wir etwas von dem Big Bang, nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung. Sie ist das Echo des Big Bangs. Ja. Und wenn wir das zusammenzögen auf einen Punkt, dann würden wir uns mit zusammenziehen. Ja. Deswegen ist die Antwort, wo war der Big Bang? Der Big Bang ist überall. Das, was da ist, ist der Big Bang. Nun haben wir ja, ich habe ja nicht umsonst mit dieser Hintergrundstrahlung angefangen. Diese Hintergrundstrahlung ist überall um uns herum. Sie ist überall da. Auch hier, zum Beispiel im Studio, gibt es Hintergrundphotonen. 300 Stück pro Kubikzentimeter sind Photonen, Lichtquanten der Hintergrundstrahlung da. Und diese Hintergrundstrahlung, das ist für uns der Vorhang. Tiefer können wir nicht ins Universum hinausgucken, in der Zeit und im Raum. Also, die Hintergrundstrahlung ist für uns der Teppich, hinter den wir nicht gucken können. Ist der Vorhang, hinter den wir nicht gucken können. Warum? Naja, weil die Lichtquanten zu dieser Zeit, und da war das Universum so grob 300.000 Jahre alt, die Lichtteilchen, die Lichtquanten, die Photonen, stießen so oft mit Elektronen zusammen, dass die Richtung, aus der sie gekommen sind, für uns für immer unsichtbar bleiben wird. Man sieht einfach nur noch so einen Lichtvorhang, ja, sonst nichts. Und das sind 300.000 Jahre vor dem Big Bang. Der Big Bang ist hinter diesem Vorhang, ja? Dahinter. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es vielleicht nicht doch Möglichkeiten, näher ranzukommen, wenn man ihn schon nicht sehen kann? Denn offenbar ist der Big Bang ist ja umgeben von Energie. Wenn es stimmt, was wir denken, dass nämlich der Big Bang eine sehr heiße Geburt war, Also wirklich heiß. 10 hoch 32 Kelvin, das ist eine 1 mit 32 Nullen, das ist wirklich viel. Sehr heiß. Und dass der sich danach ausbreitete und 300.000 Jahre danach war er eben so abgekühlt auf 4000 Grad, dass die Lichtquanten, die Photonen, unabhängig wurden und sich auf einmal überall im Universum ausbreiten können. Als wir die Hintergrundstrahlung kommt aus einem Teil des Universums, da war das Universum 1000-mal kleiner, als es heute ist. Ja? Ist klar, es expandiert ja und damals war es 1000-mal kleiner. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, können wir vielleicht Informationen bekommen aus einer Zeit, als das Universum noch viel kleiner war? Naja, also mit Licht nicht. Ein schöner Satz. Licht nicht. Was für Möglichkeiten haben wir denn? Neutrinos. Ich werfe jetzt einfach mal das Wort so hier in die Runde. Kleine Bemerkung an die Redaktion, wir müssen mal eine Spezialsendung über Neutrinos machen, denn das wird jetzt in dieser Sendung ein bisschen kurz werden. Die Neutrinos sind quasi fast nichts. Ja doch, also die Neutrinos, die sind von einem theoretischen Physiker erfunden worden, Wolfgang Pauli, weil er hatte ein Problem mit der Energie. Bei einer Kernreaktion, da fehlte ihm Energie und er sagte, das muss in Form eines Teilchens weggetragen worden sein. Und dieses Teilchen nannte er Neutrino. Das ist ein neutrales Teilchen, das hat fast keine Masse, ist wahnsinnig klein. Und jetzt hier, wo ich hier stehe, wird also durch meinen Kopf werden aber und aber Milliarden von Neutrinos fliegen da durch. Ich merke jetzt nichts davon, Sie wahrscheinlich zu Hause auch nicht, denn auch Ihr Kopf wird zur Zeit von aber Milliarden von Neutrinos bombardiert. Wo kommen die her? Von der Sonne. Denn Neutrinos entstehen in Kernreaktionen. Das sind also Teilchen, die machen quasi nichts, quasi überhaupt nichts. Kernreaktionstemperaturen gab es im frühen Universum eine Sekunde nach dem Big Bang. Also, Sie erinnern sich? 300.000 Jahre nach dem Big Bang war diese Schranke, durch die wir von außen mit unseren Teleskopen nicht kommen werden. So, wenn wir Neutrinos messen könnten, das scheint ja sehr schwer zu sein, denn wenn schon Abermilliarden mit unserem Gehirnschmalz oder was weiß ich, wenn sie also nichts verursachen bei uns, dann machen die ja so gut wie keine Wechselwirkung mit Materie. Die machen auch so gut wie keine. Aber wenn es uns gelänge, den Neutrinofluss vom ganz frühen Universum zu messen, dann hätten wir ein Bild des Hintergrundes, des kosmischen Hintergrundes, aus einer Zeit eine Sekunde nach dem Big Bang. Immerhin, nicht? Also im Prinzip geht das, denn wir können heute Neutrinos messen. Und zwar die Neutrinos, die von der Sonne kommen. Die sogenannten Sonnenneutrinos. Das sind noch ein paar zu wenige, will ich aber an der Stelle gar nicht bemerken, sondern worum es mir jetzt geht, ist das Prinzip zu erklären. Neutrinos wechselwirken so gut wie gar nicht. Sie sind wirklich fast nichts. Also wie schaffe ich es überhaupt festzustellen, ob es Neutrinos gibt? Ich muss möglichst viele Atome zusammenbringen, muss diese Atome möglichst von der ganzen kosmischen Strahlung, die sonst so von der Atmosphäre, durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche dringt, abschirmen, damit die Neutrinos die einzigen Teilchen sind, die durch den Erdkörper laufen. Und, Sie merken schon, muss dann möglichst viele Detektoren um diese Riesenmenge von Atomen herumstellen und muss hoffen, dass es irgendwo mal funkt. Genauso macht man das. Das heißt, man geht in eine Berghöhle, tief, tief unten im Berg. Da bringt man viel, viel Wasser hin, also ein richtig großes, Millionen von Litern. Und um dieses Wasserbassin herum baut man lauter Detektoren und wartet nun, also man braucht nicht zu warten, weil die Sonne scheint ja ständig, entweder scheint sie von der einen Seite oder von der anderen auf der Erde, das ist egal, denn die Neutrinos gehen durch den Erdkörper einfach so durch. Die haben ja so gut wie keine Wechselwirkung, ab und zu aber doch. Und so kann man die Sonnenneutrinos zum Beispiel mit Hilfe von solchen riesengroßen Wasserbassins tatsächlich nachweisen. Neutrino-Astronomie wäre also sehr feucht. Im Gegensatz zur optischen Astronomie, wo man durchs Fernrohr guckt, müsste man bei Neutrino-Astronomie also immer gucken, wo kommen die Funken her, aus welcher Richtung im Universum kommen die Funken. Und wir sind noch weit davon entfernt jetzt mit Neutrino-Teleskopen, wenn man sie mal so nennen darf, also diesen riesengroßen Wasserbecken, die es da zum Beispiel in den Alpen gibt, oder die Japaner haben sehr große Detektoren aufgebaut. Diese Technologie ist heutzutage noch in den Kinderschuhen. Wir sind noch weit davon entfernt, den Neutrino-Hintergrund des Universums zu messen. Aber wenn es uns gelänge, ja, dann wären wir sozusagen einen wesentlichen Schritt näher am Big Bang und könnten damit auch unsere physikalischen Theorien überprüfen. Denn wir gehen ja davon aus, denn ich habe Ihnen ja noch gar nicht gesagt, wo die Neutrinos eigentlich herkommen sollen, wir gehen ja davon aus, dass im Urzustand, also quasi direkt am Big Bang, sich die großen vier Kräfte in eine, dass die großen vier Kräfte in einer einzigen Urkraft vereinigt waren. Und danach froren die vier Kräfte, Schwerkraft, Elektrodynamik, Kernkräfte, froren diese Kräfte praktisch wie Kristalle aus. Je kühler das Universum wurde, umso mehr Materie entstand. Es entstanden erst die Quarks und die Antiquarks, aus denen sind die Nukleonen zusammengebaut, also Protonen und Neutronen, und zu guter Letzt entstanden die Elektronen. Und das dauerte alles eine Weile, und als das Universum eine Sekunde alt war, waren die Temperaturen ungefähr 10 Millionen Grad heiß, gerade so groß, dass die Neutrinos sich entkoppeln konnten. Normalerweise werden Neutrinos ausgetauscht zwischen Protonen und Neutronen, je nachdem, wie die zerfallen. Aber bei 10 hoch 10 Kelvin, also 10 Milliarden Grad, war die Dichte des Universums so stark abgesackt, dass die Neutrinos sich ähnlich, sie erinnern sich, wie bei den Photonen. 300.000 Jahre später werden die Photonen freilaufen, weil das Gas, die Gasdichte des Universums sich so weit verringert hat, dass die Photonen nicht mehr gestreut werden, sondern direkt zum Beobachter können. Und so war das bei den Neutrinos eine Sekunde nach dem Big Bang. Die Dichte war so abgefallen, dass diese Neutrinos sich frei bewegen konnten. Und wir könnten auf diese Art und Weise, also quasi unsere Physik überprüfen, nämlich die Physik, die zur Kernentstehung führt, nämlich zu den ersten Kernen im Weltall, Wasserstoff und Helium. Mein lieber Mann, also jetzt wissen wir nur zwar nicht, wo der Big Bang war, weil der Big Bang war ja überall, aber wir könnten mit Hilfe dieser Möglichkeiten, könnten wir ganz nah an die Big Bang herankommen. Der wirkliche Hammer wäre natürlich die Entdeckung von Gravitationswellen, Hintergrund. Also stellen Sie sich mal vor, also Gravitationswellen entstehen ja, wenn schwere Massen sich auf einmal massiv bewegen. Schwarze Löcher entstehen, Supernova-Explosionen und so weiter. Dann wird die Raumzeit durchschüttelt und es kommen Wellenphänomene und diese Wellen breiten sich durchs ganze Universum aus. Wenn es stimmt, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass nämlich der Big Bang der Anfang von allem war, nämlich auch der Anfang der Materie, dann muss es ja am Anfang eine unglaubliche Produktion von Gravitationswellen gegeben haben. Also es muss einen Gravitationswellen-Hintergrund gegeben haben. Der stammt nun aus einer Zeit, und jetzt am besten Sie holen sich was zu schreiben, der stammt nun aus einer Zeit, das ist quasi fast der Big Bang. Das ist quasi direkt dran, also das näher kann man gar nicht dran kommen. Haben Sie was? Aus einer Zeit 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Akt der Schöpfung. Also 1 geteilt durch 10 hoch 32. Näher kann man nicht mehr an den Big Bang herankommen. Gravitationswellen sind nun leider Gottes so mickrig, also so schwach. Eine Gravitationswelle von einer Supernova-Explosion, die würde zwischen der Sonne und dem nächsten Stern Alpha Centauri, also immerhin 4 Lichtjahre, gerade mal die Raumzeit um die Dicke eines menschlichen Haares erheben und wieder sinken. Also da werden wir bestimmt noch ein paar Jahrhunderte warten müssen, bis wir Gravitationswellendetektoren haben. Aber im Prinzip ist es in der Tat möglich, so nah an den Big Bang heranzukommen, aber letztlich muss man einfach sagen, da sind wir noch weit, weit, weit davon entfernt, auch nur eine Idee zu bekommen, wie man sowas technologisch umsetzt. Aber Sie sehen, wir Physiker sind auch hinter diesen sogenannten Unsterblichkeitsfragen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das Leben, wie Christian Morgenstern gesagt hat, das Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas.